Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Über die Lage in Syrien nach dem Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi. Ist das jetzt nicht nur das Ende der Waffenruhe, sondern womöglich auch das Ende aller Diplomatie? Darüber möchte ich mit Hans-Georg Erhardt sprechen vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Erhardt. Guten Tag. Geradezu beschwörend hat der amerikanische Außenminister Kerry ja noch behauptet, die Waffenruhe ist noch nicht tot. Ist das mehr als Zweckoptimismus? Das ist natürlich Zweckoptimismus angesichts der aktuellen Ereignisse. Aber auf der anderen Seite hat die Diplomatie keine andere Wahl, als das eigene Geschäft voranzutreiben. Denn die Alternative wäre, nichts zu tun oder den Krieg einfach weiterlaufen zu lassen. Die syrische Armee hatte den Waffenstillstand ja schon vorher aufgekündigt, aber spätestens dieser Angriff auf die UN markiert jetzt für alle das Ende. Die USA beschuldigen Russland, Russland weist das zurück. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, die Bemühungen um einen weiteren Waffenstillstand zu torpedieren? Es gibt einige Akteure, die dann daran durchaus Interesse haben. In erster Linie natürlich Syrien selbst, das zum Teil jetzt etwas auf dem Vormarsch ist, eine stärkere Position hat. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass Assad von einem militärischen Sieg träumt. Diesen Sieg kann keine der involvierten Seiten erhoffen. Von daher gesehen wäre das nicht logisch, aber was ist in diesem Krieg schon logisch zu nennen? Interessanterweise sprechen die Vereinten Nationen mittlerweile nicht mehr von einem Luftangriff auf ihren Konvoi. Sie sind da skeptisch. Es könnten also auch andere Formen des Angriffs gewesen sein. Die USA machen aber trotzdem nach wie vor russische und syrische Kampfjets für diese Attacke verantwortlich. Sollten sie lieber auf diese Schuldzuweisung verzichten? Nach meiner Information haben amerikanische Militärs gesagt, sie müssen ganz genau untersuchen, wie es zu diesem schrecklichen Ereignis gekommen ist. Es gibt zurzeit noch keine klaren Indizien. Das heißt, man weiß es nicht genau. Diese ständige Schuldzuweisung ist auch Teil des sogenannten Informationskrieges, der typisch ist für jede Art von Gewaltkonflikten. Vor diesem Hintergrund würde ich nur anraten, erstmal genauer hinzuschauen, um festzustellen, wer denn der eigentliche Täter gewesen ist. Ja, die USA waren sehr schnell mit der Schuldzuweisung und sie haben auch angekündigt, möglicherweise das gemeinsame Vorgehen mit Russland gegen den sogenannten IS in Frage zu stellen. Ist das schlau? Das wäre nicht schlau. Bislang hat man ja das sogenannte Deconflicting gemacht. Das heißt, man hat sich zusammengesetzt, um zu verhindern, dass man sich gegenseitig die Flugzeuge abschießt, weil sie ja beide Akteure im gleichen Kriegsgebiet operieren. Der nächste Schritt sollte sein, dass man gemeinsam Angriffe auf den IS sozusagen koordiniert. Soweit ist es nicht gekommen und ich denke mal, das ist zunächst mal jetzt ausgesetzt worden. Dieses Deconflicting ist auf jeden Fall notwendig, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Großen direkt aneinander geraten. In New York berät heute der UN-Sicherheitsrat zu Syrien mit den Außenministern der USA und Russlands. Ist davon irgendetwas zu erwarten? Da muss man schon sehr viel Optimismus an den Tag legen. Andererseits müssten eigentlich beide ein Interesse daran haben, wieder mehr Kontrolle über die Situation zu kriegen. Allerdings ist das extrem schwierig angesichts der Vielzahl der Akteure, die dort tätig sind. Ja, Sie haben schon ein wichtiges Stichwort gegeben, Kontrolle. Wie viel Kontrolle haben die beiden Großmächte eigentlich noch in diesem Konflikt? Also die volle Kontrolle gibt es natürlich nicht. Das ist illusorisch. Jeder Krieg hat seine eigene Dynamik. Und insbesondere dieser Krieg mit so vielen Akteuren, Staaten, nichtstaatlichen Akteuren, die auch tätig sind, macht es sehr schwierig, das zu kontrollieren. Es wäre schon viel gewonnen, wenn die beiden Großen, sage ich mal, sich einig wären, wie das Vorgehen vonstatten geht. Aber der Luftangriff auf die syrischen Soldaten letztes Wochenende und jetzt dieser schreckliche Vorfall auf den Hilfskonvoi zeigen, dass sie selbst so weit noch nicht sind. Von diesem Hintergrund wäre es schon ein Wunder, wenn man sich jetzt wieder auf ein gemeinsames Vorgehen einigen könnte. Das wäre wahrscheinlich etwas viel verlangt. Diplomatie heißt ja auch die Kunst der kleinen Schritte. Welcher kleine Schritt müsste denn als nächstes erfolgen, nach Ihrer Ansicht? Der nächste Schritt müsste eigentlich darin liegen, dass man sagt, wir machen weiterhin die Konflikte hin. Wir versuchen, die Hauptkonfliktparteien an den Tisch zu bringen, um eben den Waffenstillstand wieder zu erneuern, um zu versuchen, dass eine weitere Woche etwas besser hält wie in der letzten Woche, wo es ja doch sehr viele Verstöße gegen den Waffenstillstand gegeben hat. In Form einer Syrien-Konferenz oder sollten das dann die USA und Russland miteinander ausmachen? Ich denke, erstmal müssen die beiden Großen sich einigen. Und wenn das geschehen ist, dann könnte man den Schritt gehen, den Rahmen zu erweitern und eine weitere Syrien-Konferenz auf die Beine stellen. Hans-Georg Erhardt vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne, wiederhören.